Erster Hiram ist der König von Tyrus. Er schickt Holz und Arbeiter zu David. Sie bauen ein Haus für David. Zweiter David weiß nun, Gott macht ihn zum König. Gott macht sein Land sehr stark. Gott liebt sein Volk Israel. Dritter David heiratet in Jerusalem noch mehr Frauen. Er bekommt mehr Söhne und Töchter. Vierter, das sind die Namen seiner Kinder in Jerusalem, Samua, Sobab, Nathan und Salomo. Fünfter, auch Jipa, Elisua und Elpelet gehören dazu. Sechster und Noga, Nefik und Jafia. Siebter und Elisama, Beljada und Eliphelet. Achter, die Philister hören, David ist jetzt König von Israel. Alle Philister kommen und suchen David. David hört das und geht zu ihnen. Neunter, die Philister kommen in das Tal Rephaim. Sie machen sich dort breit. Zehnter, David fragt Gott, soll ich gegen die Philister kämpfen? Hilfst du mir? Gott sagt, ja, geh hin. Ich helfe dir. Elfter, David geht nach Baal-Perazim. Er besiegt die Philister dort. David sagt, Gott hat meine Feinde besiegt. Es war wie eine große Flut. Zwölfter, die Philister lassen ihre Götterfiguren liegen. David sagt, verbrennt diese Figuren mit Feuer. Dreizehnter, die Philister kommen noch einmal zurück. Sie gehen wieder in das Tal. Vierzehnter, David fragt Gott wieder. Gott sagt, geh nicht direkt zu ihnen. Geh hinter sie zu den Bäumen. Fünfzehnter, du wirst ein Geräusch in den Bäumen hören. Dann greife an. Gott geht vor dir her. Er besiegt die Philister. Sechzehnter, David macht alles so, wie Gott es sagt. Er besiegt die Philister von Gibeon bis Geser. Siebzehnter, alle Länder hören nun von David. Gott macht, dass alle Völker Angst vor David haben.